Ich steh auf, beweg mein Arsch, denn 7 Stunden sind genug schwer. Warum ich keine Zeit für dein Scheiß hab, war mein Terminkalender das sagt. Ich mach das Ding hier nur für mein Kreis, denn von dem Rest war nie einer da. Heute sage so viele, sie haben daran geglaubt, aber kenne nicht mal ein Part. Hört auf, ich kann es sehen, nehm die Masken wieder runter. 1 Familien, 2 die Fanbase, 3 ich scheiß auf euren Umsatz. Das ist Sound für Leute mit Hunger. Ja, ich glaube nicht mehr an Wunder, sondern geh raus, bau mich auf. Sound der Kraftreserven gepusht hat Sound, der Respekt für die Jungs hat. Ob Straße oder Kundschaft, Kack auf Highlight, baller mich weg, sondern die Klete wird gebunkert. Sound, Blut vor Freundschaft, Freundschaft geht vor Geld. Glaub nicht, dass andere an mich glauben, denn ich glaub nur an mich selbst. Lass sie sich auffressen, wenn sie denken, kämpfen zu müssen. Ich warte im Kreis meiner Clique und sag den Futter Nights hat. Kleiner Mann, komm hoch auf mein Level, als Zungenfuß zu schieben. Ansonsten bei, beiseite, mach Platz. Lass sie sich auffressen, wenn sie denken, kämpfen zu müssen. Ich warte im Kreis meiner Clique und sag den Futter Nights hat. Kleiner Mann, komm hoch auf mein Level, als Zungenfuß zu schieben. Ansonsten bei, beiseite, mach Platz. Keine Zeit mehr zu hassen, sinnlose Scheiße zu machen. Noch so viel Platz in den Taschen, als mit in den weiter zu quatschen. Also renn nicht los. Ich hinterlasse Fußstapfen im Beton und mach uns groß. Ich hinterlasse Fußstapfen im Beton und mach uns groß. Ein riesengroßes Haus am See, ohne dafür morgens aufzustehen. Und wenn die Sonne wieder untergeht, schreib ich immer noch Zeile für Zeile. Kann meine Freunde an einer Hand abzählen. Es sind zu viele giftige Schlangen im Weg, und ich brenn sie nieder wie ein Streichholz. Denn sie laufen blind durchs Leben, denken, dieser Weg wär so einfach. Selbst wenn ich tot bin, sind meine Fußstapfen noch zu sehen. Wer Spuren hinterlassen will, muss seinen eigenen Weg gehen. Und wenn sie heulen wie Sirenen, Zähne flashen wie Hyänen, lass sie sich auffressen. Lass sie sich auffressen, wenn sie denken, kämpfen zu müssen. Ich warte im Kreis meiner Clique und hab den Futter Nights hat. Kleiner Mann, komm hoch auf mein Level, als Zungenfuß zu schieben. Ansonsten beiseite, mach Platz. Lass sie sich auffressen, wenn sie denken, kämpfen zu müssen. Ich warte im Kreis meiner Clique und hab den Futter Nights hat. Kleiner Mann, komm hoch auf mein Level, als Zungenfuß zu schieben. Ansonsten beiseite, mach Platz. Keine Zeit mehr zu hassen, sinnlose Scheiße zu machen. Noch so viel Platz in den Taschen, als mit in den weiter zu quatschen. Also renn nicht los. Ich hinterlasse Fußstapfen im Beton und mach uns groß. Ich hinterlasse Fußstapfen im Beton und mach uns groß.